Yo, yo, yo, ich bin's wieder, euer Hirsi, und habe euch für heute, für den Wrestling Takeover Podcast, darf man ja nicht vergessen, habe ich euch heute die Florida Championship Wrestling, Review, sozusagen. Eigentlich ist das eine Review. Der 189. Ausgabe. Also nur noch eine plus 10 Ausgaben, dann sind wir schon bei 200. Ausgabe von FCW. Und diese aus Tampa, Florida, vom 13.05.2012. Wobei die Tapings schon am 24.04.2012 stattgefunden haben. Also werden wir schon voraussichtlich, entweder haben wir schon die 200. Ausgabe oder wir werden sie bald erreichen. Also. Das erste Match war ein Singles-Match. Und da muss man sagen, das ist schon ein Schmankerl, vor allem für die Ring of Honor Fans unter euch, weil hier der gute Cassius Ohno, auch bekannt als Chris Hero, gegen Antonio Cesaro, auch bekannt als Claudio Castagnoli, angetreten ist. Und die beiden auch ein sehr gutes Match auf die Beine gestellt haben. Also das hat mich echt beeindruckt, weil ich hätte gedacht, da sie ja gar nur bei FCW sind und beide eigentlich aufstehen sind, will man zum Beispiel ein Double Countout oder irgendetwas machen oder einfach ohne nur schnell gewinnen lassen oder so, dass Castagnoli oder Cesaro mehr mit mehr Push in die Smackdown Shows kommt, damit man ihm hier den Sieg gibt, einfach schnell zeigen kann, ja, er hat hier jemanden besiegt, und mal sehen, ob er bei Smackdown auch so gut dran ist. Aber man hat's ganz anders gemacht, man hat Cassius Ohno gegen Antonio Cesaro gewinnen lassen, und das via Disqualification, und das nachdem Cesaro den Referee in Richtung Cassius Ohno schubste und er diesen, halt Cassius Ohno, traf den Referee mit seinem Roaring Elbow. Und Ohno wird somit auf den Sieg des Kampfes Leo Kruger vs. Bo Rotunda treffen, welcher noch heute den Main Event stellt. Und dieses Match wird dann in der nächsten Woche die Nummer 1 Herausforderer auf den World Heavyweight Titel von FCW, welcher aktuell von Seth Rollins gehalten wird, mit dieser Herausforderer dann herausgefunden. Oder ja. Und also das erste Match hat mir gut gefallen, muss ich sagen. Das Ende hat mir auch gut gefallen, da man eigentlich beide nicht schlecht da stehen lassen hat. Und anscheinend wird nun Cassius Ohno als Face gepusht. Oder man hat ihn einfach als Heel gelassen und er wurde bejubelt, weil hier Antonio Cesaro, ein Mann aus Nicht-USA, aus Schweiz, zur Schweiz, automatisch eigentlich schon als Heel rüberkommen in die USA. Dann hatten wir das zweite Match, ein Singles-Match, und vor dem Match hat noch Bray Wyatt, der gute alte Husky Harris, mit Eli Cottonwood, welcher mich tierisch nervt und keine Ahnung, was er da sucht, hat er noch eine Promo gehalten, wie immer, und aber ab dieser Woche mag ich wirklich seinen Charakter, weil ich finde, dass er irgendwie was ganz Spezielles mit sich bringt, und ja, ich mag diesen Charakter einfach, weil weil er einfach etwas Neues bringt, und Husky Harris ist doch schon sehr ausgelutscht gewesen, und er hat hier so den Charakter eines ruhigen Pfarrers, der irgendwann hat er doch mal eine Promo gehalten, dass irgendjemand abgebrannt wäre oder sowas, oder ein Haus, und er mag es, wenn etwas wäre, also ganz wie der Charakter ist, weiß ich noch nicht, aber das ist immer noch besser, wie wenn man weiß, schon wie der ganze Charakter ist, und oder beziehungsweise, weil die meisten haben ja gar keinen Charakter. Und da ist es dann schon besser, wenn man einen Charakter hat, den man nicht gleich auf Anhieb erkennt. Entschuldigung. Und Brian Wyatt, komischer Name eigentlich. Nicht Brian, Bray heißt er genau. Bray Wyatt gewann hier auch gegen Benicio Salazar. Benicio Salazar. Also das ist so ein Mann, der in Weiß gekleidet ist, sowas wie der Weiße Sin Cara, nur mit einer Rey Mysterio ähnlichen Maske. Und ja, sozusagen der Highflyer der Mexikaner der WWE ist, oder eben von FCW ist. Und hier gewann auch Bray Wyatt via Pin noch dem Reverse STO und hat das ganze Match eigentlich nur dominiert. Und ja, das Match hat mir auch gut gefallen. Und Bray Wyatts Musik nach dem Match habe ich auch super gefunden. Also die passt echt zum ganzen Charakter dazu. Dann haben wir zu Brad Maddox geschaltet und dieser redet dort über sein Match um den FCW Jack Briscoe 15 Championship, wie er ganz heißt, von Richie Steamboat, und dies wird in der nächsten Woche stattfinden. Und Maddox spricht noch über die kleine Fehde zwischen ihm und Steamboat und kündigt an, dass er diesen in der nächsten Woche einen Dämpfer verpassen wird und der neue FCW 15 Championship gewinnen wird. Dann kam das dritte Match, also die Promo war auch, die hat mir sehr gut gefallen. Also Brad Maddox hat hier schon Intensität rübergebracht und der Mann kann eigentlich immer gute Promos halten. Dann kam das dritte Match, Singles Match, Richie Steamboat gewann gegen Rick Victor mit Paige und Sophia Cortez. Und Paige ist aber als Brittany Knight vor allem hier auch in Europa bekannt und Sophia Cortez ist als Teilnehmerin von Tough Enough bekannt. Ich weiß jetzt nicht, wie die da geheißen hat, weil ich Tough Enough nicht geguckt habe. Und ja, wenigstens eine, die es mal geschafft hat, in der WWE zu bleiben, weil der gute Andy Levine oder Kevin Hackman wurde ja entlassen und die anderen wurden ja fast alle gar nicht genommen und Cameron Lynn zum Beispiel ist jetzt die Tänzerin von Bros Claire. Also haben wir zwei Divas, die jetzt noch übrig sind anscheinend. Und hier gewann Richie Steamboat in einem guten Match. Also das Match war sehr gut. Gewann gegen Rick Victor. Wir haben noch einen Superkick und meiner Meinung nach sind das zwei Kandidaten für den Main Roster. Also wenn man sie jetzt in der neuen FCW und NXT, ECB wäre schön, FCW und NXT Show bringen würde, würde ich mich das sehr, sehr freuen. Und zwar versuchten, muss man noch anmerken, zwar versuchten Paige und Cortez sozusagen alles, um Victor zu helfen. Und am Ende sogar gab es dann noch Ablenkung von Paige und Sophia Cortez zeigte dann noch ein Hurricane Runner gegen Richie Steamboat. Also das war schon sehr beeindruckend und jedoch hat ihnen das nichts geholfen und Steamboat hat dann nach einem schnellen Kick gewonnen, da er das ganze Match immer nur eingesteckt hatte, sich aus dem Pin befreit hatte und Victor zuletzt noch irgendetwas zeigen wollte, aber mit einem Kick sozusagen ausgenockt wurde. Und nach dem Match wurde Steamboat jedoch hinterrücks von Brad Maddox attackiert, also das hat dann schon gezeigt, wie ernst Brad Maddox das Ganze nimmt und auch hat er in seiner Promo erwähnt, dass er sozusagen als kranker Typ bezeichnet wird und das hat er auch hier dargestellt, dass er eigentlich sozusagen alles tut, um dann den Titel zu gewinnen und einfach nur, ja, krank ist. Dann hatten wir noch Summer Rae, die General Managerin von FCW und diese hat AW, Abraham Washington und die amtierenden Tag Team Champions Jay Carter und Corey Graves, also Jay Carter und Corey Graves, vor allem Corey Graves finde ich echt super. Also die beiden haben echt viel Potenzial und Corey Graves würde ich mich auch wünschen, dass der mal in den Hauptshows kommt oder in die Hauptshows kommt. Und diese stehen uns als Interviewgäste bereit und Ray gibt bekannt, dass die Champions ihr Titel. Ne. Krank zu sein ist nicht schön. Also, Summer Rae gibt bekannt, dass die Champions ihre Titel in der nächsten Woche gegen die noch ungeschlagene Ascension Conor O'Brien, der Mann von NXT, und Kenneth Cameron, also der, sein Kenneth Cameron, verkörpert das Ascension-Gimmick echt toll. Und gegen diese beiden müssen die Tag Team Champions die Tag Team Titel aufs Spiel setzen. Also über diese Match-Ansetzung freue ich mich sehr. Und auch Abraham Washington hat ja gesagt, dass er bla bla bla und Talentsuche und beste Talentsuche und dies und das und er bringt sie alle nach oben. Also hat hier das gleiche gesagt, wie er eigentlich in der WWE macht. Also gut, das Interview war, hat mir auch schön gefallen. Und dann hatten wir noch das vierte Match. Das war Bo Rotundo gewann gegen Leo Kruger. Via Pin nach einem Spear. Und hier muss man anmerken, dass der gute Bo Rotundo eigentlich nur die meiste Zeit von Leo Kruger unterbuttert wurde und nur noch einstecken musste, aber sich im letzten Moment noch aufrappelte, während Neo Kruger durch die Seile lief und ihn in einem Spear umspierte. Und somit werden wir in der nächsten Woche das wohl großartige Match Cassius Ohno gegen Vodo Tanto sehen. Und der Sieger wird der Nummer 1 Herausforderer auf den FCW Heavyweight Championship, welcher von Seth Rollins ehemals Tyler Black gehalten wird. Also ich hoffe ja, dass man hier Cassius Ohno als Heel gewinnen lässt und diesen auch als Heel gegen Seth Rollins antreten lässt. Weil die beiden haben schon in Ring of Honor gute Matches gezeigt. Also, ich hoffe schon, dass das passiert. So. Und mein letztendliches Fazit ist, erstes Match gut, zweites Match gut, drittes Match gut, oder beziehungsweise fast alles sehr gut. Deshalb gebe ich der ganzen Show eine 1-, da mir ein bisschen die Entertainment-Sachen gefehlt haben. Vielleicht hätten noch zwei Promos oder sowas dazu gehört oder eine Backstage-Promo oder Backstage-Segment, aber so muss man sagen, sehr gute Show. Eine 1- kriegt die Show von mir, also sehr berechtigt. Ja. Und das war jetzt die kleine Review. Ja, so kleine auch nicht. Wir sind schon bei 11 Minuten 20. Und ich verabschiede mich dann. wrestling-takeover.de.l wie gewöhnlich. Könnt ihr draufschauen, alles finden. Und ich bin wie immer euer Hirse und sage dann Tschüss. Bis dann.